Hallo, herzlich willkommen zum Uncast Episode 778 Martial Karts. Ha, ja, zwei Themen habe ich diesmal auf diesen Titel gebracht. Einmal das Google Wallet. Die überwerfen sich anscheinend gerade mit PayPal. Ja, interessant. Und zwar zu einem Zeitpunkt, wo PayPal zuerst mal in Deutschland, unglaublich, die eigene quasi App als Bezahlmittel integrieren will, möchte. Das habe ich ja schon berichtet. Also das sieht dann eben so aus, man startet die PayPal-App, aktiviert diese Pay-Funktion und dann bekommt man von PayPal eine richtige, aber virtuelle Mastercard, Debitcard quasi generiert, und mit dieser kann man dann zahlen an überall, wo eben Mastercard akzeptiert wird oder eben auch das PayPal-Logo ist, so wie es auch bei Google Wallet eigentlich ist. Das ist interessant. Und jetzt ist es aber so, dass Google Wallet in den USA PayPal Access verliert. Also ab dem 13. Juni schon, das geht ziemlich schnell, werden alle verlinkten PayPal Accounts bei Google gelöscht. Damit ist es nicht mehr möglich, wie bisher mit dem Google Wallet über PayPal zu bezahlen. Das ist natürlich äußerst ungünstig für die Leute in den USA. Im Moment soll es für Deutschland noch weiter funktionieren. Wie lange ist noch nicht klar. Ich habe aber gleich schon mal reagiert und habe die Standard-Bezahl-App gleich mal auf PayPal geändert, weil das ist das Einzige, für das ich Google Wallet benutzt habe bisher, über PayPal zu kaufen, ja, in normalen Geschäften. Und das soll jetzt ja auch ganz normal über die PayPal-App funktionieren, und deswegen werde ich das jetzt auch über die PayPal-App machen. Also interessant, das Ganze auf jeden Fall. Und dass es zeitlich eben so nah beisammen liegt und dann so relativ schnell, ohne große vorherige Ankündigung, bereits nach wenigen Tagen das Ganze macht, ja. Und wobei, man muss auch sagen, dass das schon längere Zeit offenbar nicht mehr ein PayPal-Account zu dem Wallet hinzugefügt werden kann. Ja, auch das ist natürlich klar, habe ich nicht gewusst und wurde auch nicht an die große Glocken gehangen bei den Newsmedien. Aber auch das ist natürlich schon eine Sache, wobei auch diese PayPal Bezahlfunktion ja sicherlich nicht von heute auf morgen geplant wurde, sondern da schon längere Zeit intern bestimmt bekannt ist. Ja, das ist auch eine Schwierigkeit. Im Moment ist es auch so, dass die Karten oder dieser PayPal-Account dann auch nicht mehr genutzt werden kann für Bezahlungen innerhalb von Google. Ja, da werden zwar jetzt noch Fristen nach hinten geschoben, ja, aber auch das ist natürlich dann eine kritische Sache. Da muss ich auch aufpassen, weil ich bezahle normalerweise alles per PayPal, auch das über Google. Und dass da nichts passiert, muss ich natürlich rechtzeitig dann entsprechend PayPal rausschmeißen und eine Karte eintragen, falls ich mich entschließe, das zu machen. Ja, mal sehen, weil eigentlich kriegt meine Kreditkarte nur PayPal und sonst niemand. Aber okay, mal sehen, wie das dann eben wird. Jedenfalls in Deutschland ist es momentan noch nicht akut, aber ich möchte da gar nicht drum herum wursteln und habe sofort jetzt erstmal die Standard-App ausgewählt, dass die PayPal ist, sodass ich ganz normal in den Geschäften zahlen kann, weil diesmal eben nicht mehr über Google Wallet, sondern über PayPal. Ich hoffe, das ist Google klar, dass PayPal um einiges wichtiger ist als das Google Wallet. Jedenfalls für die meisten Personen, die ich jetzt kenne, und sicherlich auf jeden Fall auch für mich, denn ja, ich weiß gar nicht, was ich mit dem Google Wallet eigentlich anfangen soll, groß, ne? viele Karten lassen sich ja da auch gar nicht eintragen. Das muss also auch, die müssen da also auch Verträge haben mit der Bank. Aber PayPal funktioniert eben übers Konto und damit hat sich die Sache eben erledigt. Und wenn ich dann über die Kreditkarte per NFC bezahlen möchte, dann muss ich die ja auch nicht unbedingt in das Google Wallet einfügen, sondern dann kann ich die Kreditkarte einfach, die physische Kreditkarte einfach ans Terminal halten und dann funktioniert es auch. Na, also, ja. Deswegen, ich denke, ich kenne den Hintergrund nicht, warum das Google macht. Ich finde es aber blöd und ein großer Fehler, weil das ist eigentlich der einzige Grund, warum ich Google Wallet genutzt habe, dass PayPal drin funktioniert. Gut, nächstes Thema, das OS 3, ja, oder EOS 3 natürlich, ja, Marina, das hat für ein paar, naja, sagen wir mal, Schlagzeilen gesorgt, unter anderem eben auch hat es die Frage aufgeworfen, was ist denn dass wenn man ohne Google-Dienste jetzt ein Smartphone, ein Android-Gerät nimmt. Marina hat ja quasi das OS entgoogelt. Das ist schon erstmal gut, dass es auch Systeme gibt, ohne Google an Bord zu haben. Ganz klar, es müsste sowieso noch viel mehr verschiedene OS-Systeme geben, das sage ich ganz ehrlich. Auch wenn ich sowas wie Windows Phone nie benutzt habe, finde es trotzdem schade, dass es da auch keine weitere Alternative gibt. Also momentan ist es halt so, dass Mainstream iOS und Android. Fertig, das ist alles. Ja, in China hat man es dann noch ein bisschen besser, da hat man dann auch noch andere Sachen, wie zum Beispiel Harmony OS, das wirklich eine große Rolle spielt. Das heißt, da hat man einen ebenbürtiger Gegner auf dem Markt. Ja. Aber so außerhalb Chinas ist das alles eigentlich ziemlich klar, entweder iOS oder Android, Ende Gelände. Ja. Und das finde ich halt nicht sehr toll, weil eben zu wenig Konkurrenz eben vorhanden ist. Aber ehrlich gesagt, kann sowas wie Marina denn eine Konkurrenz sein? Und da muss ich halt sagen, also ich habe mir das angeguckt und muss sagen, nee, das kann es eigentlich so nicht sein. Es ist etwas für Leute, die wirklich sich da voll reinhängen wollen, die auch Hintergrundwissen haben, ja, und wissen, was sie tun. Das ist eigentlich nicht für einen normalen Anwender geeignet. Und das scheint man immer wieder zu vergessen, dass das eben das Allerwichtigste ist. Die Leute, die sehr sicherheitssensitiv sind, die sind wirklich in der Minderheit. Und ich kann es auch nachvollziehen, warum das so ist. Seht ihr, ich habe hier quasi dann mit diesem Marina ein System, das zwar alles kann im Prinzip, grundsätzlich alles kann, fast alles kann, was auch das Google-System funktioniert. Aber wenn ich mir dann zum Beispiel die Google Maps Alternative angucke, ja, für die normalen Sachen funktioniert es vielleicht, aber wisst ihr, wenn ihr irgendwo jetzt unterwegs seid, ihr wollt zum Beispiel öffentlichen Nahverkehr Informationen haben, und zwar nicht nur vielleicht in einem Land, sondern weltweit, was macht ihr dann? Ihr kommt an Google Maps nicht vorbei. Ne? Ähnlich sind dann auch die diese Sachen, die jetzt, naja, sagen wir mal, als Alternative zu der Google Cloud laufen sollen. Ja, auch hier muss ich sagen, ist das fehlt die Einfachheit und grundsätzliche Sachen, die man eigentlich von einem Android-Gerät gewohnt ist. Ich will es aber nicht zu schlecht reden für eben genau die Leute, die sagen, ja hier, ne, Sicherheit ist wichtiger als Funktionalität, und das meine ich jetzt nicht böse oder irgendwie ironisch, sondern das ist tatsächlich so, im Moment muss man sich leider noch entscheiden, Sicherheit oder Funktionalität. Meiner Meinung nach kann das nicht sein. Es muss funktional sein und Sicherheit. Aber das, ich sag's ganz ehrlich, ob es da eine große Möglichkeit gibt, Weiß ich nicht. Glaube ich auch nicht, weil momentan gibt es einfach zu viele Google-Dienste, die keinerlei Konkurrenz haben, weil die Open-Source-Szene oftmals eben an den Bedürfnissen der Leute vorbeigeht. Ja. Und vor allem Funktionen, die eben so nicht so beliebt sind in der Open-Source-Community, grundsätzlich abgelehnt werden. Und wie kann man sich zum Beispiel eben dann da mit anfreunden mit so einem OS-System, wenn man einfach nur die maximalen Sachen nutzen möchte, die eben heutzutage vielleicht genutzt werden, die man nutzen will eben, ja. Und tja, dann stellt sich die Frage, wie kommt man dann eben damit zurecht? Ja. Übrigens, lustige Sache oder eigentlich bezeichnende Sache ist eigentlich, und das finde ich traurig, denn lustig und traurig, ja, genau. Denn ich habe probiert, das gleich mal, ne, auf der entsprechenden Seite zu installieren. Und zunächst mal ging nichts ohne Einschalten von JavaScript. Okay, ist ja kein Problem. Also JavaScript mal hier im Adblocker ausgeschaltet, beziehungsweise eingeschaltet, so Seite neu aufgebaut. Und dann bekomme ich gesagt, dass mein Browser nicht unterstützt wird. Ich soll doch bitte entweder den Edge nehmen, den Chrome oder Chromium oder den Safari. Firefox wird nicht unterstützt. Ja, ihr habt richtig gehört. Der Open Source Browser schlechthin wird nicht unterstützt. Seht ihr, das ist zum Beispiel dann wieder so ein Punkt, wo ich sage, ja, okay, da haben wir es schon. Ne? Nun ja, ist vielleicht nicht ganz so schlimm, aber das ist mir halt aufgefallen. Ich fand es ziemlich ärgerlich, dass gerade für so ein Projekt dann der Firefox-Browser nicht genutzt werden kann. Das ist schon ziemlich arg. Aber okay, ich mache mal weiter. Die neue EU-Richtlinie ist jetzt offiziell und hat auch für Schlagzeilen gesorgt. Uiuiui, heute ist wieder schlimm. In den USA, denn ab sofort müssen alle Geräte, die in der EU verkauft werden, mindestens 5 Jahre Updates bekommen. Und so schreibt ein Bericht von Fentroid, nicht nur schnöde Sicherheitsupdates, sondern vollwertige Updates. Was das natürlich bedeutet, keine Ahnung. Es ist ja eine OS-Version ist hier in dieser Gesetzesgebung nicht erwähnt. Stattdessen wird von einem Full-Update gesprochen, ja, einem vollen Update. Aber das heißt ja nicht unbedingt, dass die Firmen hier verpflichtet sind, auch dann OS-Updates zu bringen, sondern einfach nur Updates. Ja, also ich finde, das ist eine sehr seltsame Unterscheidung. Und ich wüsste jetzt nicht, wie das rechtlich gehalten werden kann. Ja, von daher, das Einzige, was ist, wenn vielleicht, ja, es geht eigentlich nicht, weil wenn das Update nach OS kommt, also ein Update, eine OS-Versionsnummer kommt, dann ist es ja schon da. Und wenn nicht, dann kriegt man ja das volle Update, was es eben für das Gerät gibt. Und wie gesagt, eine absolute eine Nennung von OS-Version ist hier nicht bekannt. Ja, also es das heißt hier in dem Artikel von The Fentroid, dass normale Security-Patches nicht ausreichen und dass die Regel besagt, dass volle Updates für 5 Jahre kommen müssen. Aber ja, ne, genau, also volle Updates. Was ist ein volles Update? Ich weiß es nicht. So, also das ist aber trotzdem schon mal gut. Das heißt, man kann dann relativ sicher sein, dass die Geräte 5 Jahre eben zu nutzen sind, weil es eben aktuelle Sicherheitsupdates gibt. Es ist absolut nicht zu empfehlen, Geräte zu nutzen, die länger als 6 Monate kein Sicherheitsupdate mehr bekommen haben. Die Dinger sind voll verbuggt, die sind voller Sicherheitslücken und die sollte man nicht mehr nutzen im produktiven Einsatz, höchstens noch für Geräte, die eh fast immer nur offline sind. Ja. Und selbst dann ist es natürlich nicht ganz optimal. Auf der anderen Seite ja, sind eben jetzt hier 5 Jahre schon ein Wort, kann man lassen. Da ist meistens der Akku eh schon kaputt und ja, wie es dann eben aussieht mit der Reparatur, das weiß man ja mittlerweile auch, dass das eben nicht unbedingt rentabel ist. Gut, International Oppo Reno 13, Reno 14 Pro ist jetzt auf Geekbench aufgetaucht. Und gut scheint zu sein, dass hier dieses Gerät auch bei der internationalen Version denselben Prozessor hat wie die chinesische Version, der Mainstay 8450. Das heißt, hier wird nicht heruntergeschraubt und ein billigerer Prozessor, der deutlich unter dieser Leistungskategorie steht. Meistens wird dann so ein Snapdragon 7 Alter benutzt, der dann eben auch nicht mehr mithalten kann. Aber hier wurde das mal nicht gemacht. 12 GB RAM hat das Gerät grundsätzlich und wenn sich das also bewahrheitet, dass hier Oppo dieses Reno 14 Pro auch genau wie die chinesische Version ausliefert, dann wird das Teil auch ein 6,83 Zoll Screen haben und bis zu 1 Terabyte Storage und 50 Megapixel Hauptkamera inklusive einer 50 Megapixel Telefotolinse mit 3,5-fach optischem Zoom und eine 50 Megapixel Ultraweitwinkelkamera, auch nochmal eine 50 Megapixel Selfie-Kamera und 6200 mAh Akku mit 80 Watt Wire Charging. Also, das hört sich doch schon mal nicht schlecht an. Also gut könnte es werden, wenn das sich also auch bewahrheitet. Preise werden sicherlich sehr gut sein, aber da gibt es noch nichts Offizielles. So, zu Public Notebooks lasse ich jetzt mal wieder Notebook LM sagen, ja, zu eben diesen Public Notebooks in Notebook LM. Schieß mal los. Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Analyse. Heute schauen wir uns Google Notebook LM genauer an. Das ist ja dieses KI-Tool, das hilft, aus vielen Dokumenten schlau zu werden. Und ganz speziell geht es um die neue Funktion, dieses Wissen auch zu teilen. Wir stützen uns dabei auf einen Artikel von Android Central. Der ist vom 3. Juni 2025. Und der beschreibt diese neue Sache: öffentliche Notizbücher, also Public Notebooks. Unsere Mission heute: mal zu verstehen, wie Notebook LM sich da entwickelt. Also weg vom rein persönlichen Werkzeug hin zu was Teilbarem. Und klar, was das für dich heißt, wenn du Infos schnell aufnehmen oder eben weitergeben willst. Okay, lass uns da mal reingehen. Also, die große Neuigkeit ist, man kann jetzt mit Notebook LM diese öffentlichen Notizbücher erstellen. Muss man sich ja vorstellen, bisher war das ja eher so dein eigener, ja, digitaler Schreibtisch. Du lädst Quellen hoch, Artikel, PDFs, Notizen, was auch immer, und die KI hilft dir dann, ja, das Wichtigste rauszuziehen, Zusammenfassungen zu machen, Fragen zu beantworten. Aber eben meistens für dich allein, so eine Einzelkämpfersache irgendwie. Du hast oben rechts diesen Teilen-Button. Da klickst du drauf und wählst dann Jeder mit dem Link. Das ist der Unterschied zu früher. Da ging es ja nur an bestimmte Google-Konten direkt. Aber, und das ist wirklich wichtig, diese öffentlichen Links, die führen nur zu einer Ansichtsversion, also View-only. Ah, okay. Nur anschauen. Genau. Das schützt sozusagen die Arbeit des Erstellers. Keiner kann da einfach was ändern. Aber gleichzeitig kannst du eben die aufbereiteten Infos, ja, breit zugänglich machen. So ein Mittelweg zwischen Kontrolle und Offenheit quasi. Okay, aber hier wird's ja dann wirklich spannend, oder? Nur anschauen klingt erstmal ein bisschen, naja, passiv. Aber der Clou ist ja wohl, dass die Leute, die den Link haben, trotzdem mit der KI interagieren können. Also mit der KI, die auf den Quellen im Notizbuch basiert. Man kann sich zum Beispiel eine Audioübersicht machen lassen, so wie die kleine Podcast-Zusammenfassung vom Inhalt, oder automatisch FAQs erstellen lassen, ein Briefing-Dokument oder, das finde ich stark, dem Gemini-Chatbot Fragen stellen. Fragen, die sich halt direkt auf die Quellen beziehen. Aber reicht das denn? Ist diese, indirekte Interaktion wirklich dasselbe wie gemeinsam an was zu arbeiten? Das ist eine gute Frage. Es ist definitiv was anderes als bei Google Docs oder so, wo man zusammenschreibt. Was hier das Faszinierende ist, finde ich, die geteilte Erfahrung ist nicht das Bearbeiten der Quellen, sondern die Interaktion mit der KI-Analyse dieser Quellen. Jemand teilt ja nicht nur die Dokumente, sondern eine schon aufbereitete KI-gestützte Sichtweise darauf. Man redet sozusagen mit dem Gehirn, das der Ersteller mit der KI trainiert hat, auf Basis der Dokumente. Okay. Das könnte schon verändern, wie wir Wissen oder Expertise teilen. Stell dir vor, ein Forscher teilt nicht nur sein Paper, sondern ebenso ein Notebook LM dazu. Und du kannst dann direkt mit einer KI über die Details diskutieren. Aber klar, da ist auch eine Gefahr. Verlässt man sich dann zu sehr auf diese aufbereiteten Sachen? Ja, das kritische Lesen der Originalquelle. Genau. Fördert das vielleicht auch Echokammern um bestimmte Interpretationen? Möglich. Es macht Wissen zugänglicher vielleicht, aber eben auch gefiltert. Verstehe. Also weniger Kollaboration im klassischen Sinn, mehr das Teilen einer interaktiven Wissensbasis, die jemand vorbereitet hat. Und wie sieht's mit dem Zugang aus? Ist das was für jeden? Ja, also die Basisversion von Notebook LM ist kostenlos. Brauchst halt ein Google-Konto. Wenn du mehr willst, also mehr oder längere Quellen verarbeiten, vielleicht komplexere Analysen, dann brauchst du ein Gemini Pro oder Ultra-Abo. Das kostet dann. Ach ja, und was auch neu ist, es gibt jetzt auch mobile Apps für iOS und Android. Ah, praktisch. Macht das Ganze natürlich flexibler, wenn man auch unterwegs auf so ein geteiltes Notizbuch zugreifen oder selber was erstellen will. Okay, fassen wir den Kern nochmal zusammen. Jemand steckt Arbeit rein, ein Thema mit Notebook LM zu durchdringen, Quellen zu sammeln, aufzubereiten. Und diese Essenz, diese kuratierte Lernerfahrung, die kann er oder sie dann ganz einfach per Link teilen. Mit Kollegen, mit Studierenden, im Prinzip mit jedem. So eine Art Abkürzung zu gut strukturiertem Wissen. Und das eben angereichert mit dieser KI-Interaktion. Das Beispiel mit dem Dozenten finde ich gut. Stellt seine Notizen und Quellen rein und die Studis fragen die KI dazu. Schon spannend. Also, was heißt das jetzt unterm Strich? Notebook LM öffnet sich, es wird einfacher, fertige Wissenspakete zu teilen, zwar nur zum Anschauen, was die Quellen angeht, aber eben mit diesen KI-Tools drin, damit man trotzdem tiefer einsteigen kann in das, was jemand anderes vorbereitet hat. Und das wirft zum Schluss vielleicht noch eine interessante Frage auf, über die du ja mal nachdenken kannst. Wenn solche KI-gestützten Analysen, solche aufbereiteten Einsichten so einfach teilbar werden, wie verändert das unser Bild von Expertise? Wer ist dann der Experte? Der die besten Quellen findet und die KI am cleversten füttert und trainiert? Und was macht es mit Lerngemeinschaften? Verschiebt sich da der Fokus weg vom gemeinsamen Ringen mit Rohdaten hin zur Interaktion mit so einer schon interpretierten KI-gestützten Essenz? Ja, kommen wir gleich zum nächsten. Und zwar, es geht um das Nubia Z70S Ultra. Da gibt es jetzt ein Review auf GSM Arena und kann ich nur empfehlen. Es ist ja immer ein sehr ausführlicher Review, wo alles genau geprüft wird. Auch die Kameras, und zwar sehr, sehr ausführlich. Das ist ja bei dem Gerät besonders interessant. Das ZTE Nubia, die Z-Reihe, da war immer sehr gut bei den Kameras und von den technischen Daten her sieht es auch diesmal sehr gut aus und man kann das sich da mit vielen Beispielen angucken, ob das auch so hier ist. Nur ein, zwei Weg, das Teil ist natürlich der absolute Hammer, ein riesiges Display mit 6,87 Zoll und Ausstattungsmöglichkeiten, 24 GB Hauptspeicher und 1 TB Storage. Das ist schon nicht übel, muss ich sagen. Aber wie gesagt, lest euch mal den Test durch, wenn es euch interessiert. Das Ding ist richtig spannend. So, und auch spannend, weniger spannend. Wenn ihr ein Gerät habt mit 8 GB und mehr, dann könnt ihr den Adobe Photoshop in der Beta-Version jetzt ausprobieren. Den gibt es nämlich jetzt im Play Store tatsächlich. Für die einen ist das eine super große Sache, dass jetzt dieser Photoshop verfügbar ist. Allerdings ist es natürlich also nicht vergleichbar mit der Desktop-Version von Photoshop. Logisch, wird auch so keinen Sinn machen groß. Ja. Aber es gibt offenbar genug Möglichkeiten für Bilder zu bearbeiten, auch mit AI-Funktionen und so weiter. Es gibt Firefly-Integration, die eben ermöglicht zum Beispiel Generative Fill und Ähnliches zu machen und die Bilder so quasi direkt zu ändern, ohne dass man eigentlich viel machen muss. Ja. Interessante Geschichte. Auf jeden Fall, das Einzige, was mich daran interessiert hätte, Ultra HDR funktioniert natürlich nicht momentan, weil das ist über die Desktop-Version wäre das zum Beispiel möglich, aber da braucht man auch bestenfalls ein paar Hilfstools dafür, Erweiterungen, damit es eben richtig funktioniert. Das ist schon ein bisschen schlecht, muss ich sagen, momentan. Übrigens, weil wir gerade auch von Ultra HDR sprechen, etwas unglaublich bescheuert, das ist passiert. Ich mache ja schon mit dem Google Fotos und Google One Team einige Zeit rum. Ihr habt das sicherlich auch schon mitbekommen. Ich habe es hier schon mal erwähnt und auch in der Community auf Mastodon geht es ja richtig rund. Darüber, jedenfalls was meine Postings anbetrifft. denn Google Fotos hat ja zum Schluss jetzt auch behauptet, diese Funktion gibt es noch gar nicht. Die ist auch nicht offiziell angekündigt und es gibt die Funktion nicht und fertig. Und deswegen habe ich die auch noch nicht. So. Ja, ist natürlich total bescheuert, wenn hier die halbe Technikwelt darüber berichtet, dass die Funktion jetzt verfügbar ist. Aber egal, that's Google, okay. Aber jetzt ist wieder passiert, was passiert. Da denkt man jetzt manchmal, Google, also die schaffen es immer wieder, einen draufzusetzen bei solchen Fauxpas. Ja. Jetzt ist, Achtung, die Funktion, die es gar nicht gibt, ja, ist jetzt bei mir angekommen. Scheinbar. Also das heißt, ich habe jetzt in dem Adjust-Label habe ich da jetzt auch Ultra HDR drin. Gut, wenn die anklickt, dann wird man aufgefordert, weitere Komponenten herunterzuladen. Ja, ob man das machen will, okay, Install Now oder Cancel. Natürlich habe ich auf Install Now gedrückt. Bisschen skeptisch war ich, denn die Größe der Komponenten, die heruntergeladen werden sollen, war 0 Kilobyte. Hm, okay, na gut. Mal sehen. Install now und damit dürft ihr raten, es funktioniert nicht. Ja, es funktioniert nicht. Das heißt, nachdem die Funktion jetzt endlich eingetroffen ist, ist sie verbuggt. Google, was macht ihr nur? Natürlich, ich habe jetzt wirklich die Schnauze voll und ich werde jetzt von mir aus auch 100 Bug-Reports schicken. Interessiert mich nicht mehr. Ja, die sollen wissen, was für ein Mist sie momentan verbreiten. Ich kann euch auch nur dazu ermutigen, schickt auch einen Bug-Report ab, wenn ihr die Ultra-HDR-Funktion noch nicht habt. Der Om hat zum Beispiel geschrieben, dass selbst sein Pixelgerät diese Ultra-HDR-Funktion noch nicht bekommen hat. Macht einen Bug-Report, Send Feedback kann man einfach machen, oben, ja, rechts oben auf euren Avatar drücken, dann unten Send Feedback bzw. Help, ja, und dann in diesem Help-Screen ganz unten ist Send Feedback und dann könnt ihr das machen. Macht's einfach mal, weil ich finde, die sollten das jetzt wissen, dass ihr Crap, Entschuldigung, einfach nicht funktioniert, ja. Und dass hier Funktionen fehlen, die eigentlich schon längst da sein müssten, dann kommen die Funktionen, dann sind die auch noch kaputt. Also das momentan ist es auch dann jetzt so, meine Google Fotos App ist im Prinzip jetzt verbuggt. Nicht nur, weil ich jetzt dieses Ultra HDR nicht installieren kann, sondern weil die HDR-Funktion ja durch die Ultra HDR-Funktion ersetzt wird. Also jetzt habe ich weder HDR-Effekt, das alte, noch habe ich Ultra HDR. Ich habe also momentan gar keine Möglichkeit, irgendetwas HDR-mäßig zu bearbeiten. Und ja, was soll ich dazu sagen? Die App ist defekt jetzt also, ja, in der Hinsicht. Zum Glück geht wenigstens noch die Gallery und so weiter, ne? Aber das lässt schon einen ziemlich faden Beigeschmack eben zurück. Und wie gesagt, ich ermutige euch, hier auch mal Reports zu schicken, Bug-Reports, beziehungsweise einfach auch Feedback zu geben. Ich finde, solange nämlich hier die Leute das einfach mit sich machen lassen, dann wird sich das auch nicht ändern. Und gerade bei solchen Funktionen scheint das Interesse wohl nicht ganz so groß zu sein. Aber wenn das bei euch auch passiert, dürft ihr euch schon mal freuen. Dann ist nämlich die HDR-Funktion weg und Ultra-HDR geht auch noch nicht. Und dann fehlt nämlich ein richtiges Feature, das eigentlich drin sein sollte. Nun gut, das ist sehr nervig und ich habe leider keine Alternative gefunden. Ich habe ja letzte Woche schon gesagt, ich gucke mich da auch mal um. Ich habe alles Mögliche probiert, außer eine sehr suspekte App, die ich mir nicht installieren werde und von der kann ich auch nur abraten, um Fotos in HDR, in Ultra HDR zu konvertieren, habe ich nichts gefunden. Das ist zwar ärgerlich, ist aber auch nicht weiter verwunderlich, denn dieses Ultra-HDR-Format, das Google benutzt, ist auch ja kein Standard. Aber auch in anderen Sachen sieht es schlecht aus. Zum Beispiel habe ich zwar den LR, den Lightroom, ja, da kann ich mit dem AVIF-Format, also AVIF-Format, kann ich da durchaus diese HDR-Funktion anschalten. Ja, Problem ist, es gibt offenbar keine App oder zumindest habe ich mal jetzt auf Anhieb keine vernünftige gefunden, die mit diesen AVIF auch umgehen kann, also anzeigen kann und so weiter. Ja, es gibt, glaube ich, eine einzige App, die AVIF anzeigen kann. Das war es dann auch schon. Also auch das ist schlecht. Ja. Und so langsam finde ich das, öffnet es auch einem die Augen so ein bisschen. Ne? Das heißt, auch hier, so wie ich das vorhin gesagt habe, Google sind eigentlich die einzigen, die es überhaupt anbieten. Das muss aber leider auch mal funktionieren, ne, Google. Aber ich würde mir wünschen, dass hier mehr kommt in diese Richtung. Denn wenn hier Android nicht den Anschluss verlieren will und dass man auch eben dann hier das auch für vernünftige Fotografie verwenden kann, für eben Fotografen, die solche Funktionen eben gerne nutzen würden, ja, und dann muss das auch passieren. Ich kann nur eins sagen, im iPhone-Bereich ist durch das HEIC-Image-Format schon mal die Grundlage für sowas gelegt, ja, und das finde ich schon ziemlich ziemlich schlecht, ja, muss ich ganz ehrlich sagen, und bei Lightroom am iPadOS ist die HDR-Funktion überhaupt kein Problem, ja, das ist schon bezeichnet. Okay, und weiter geht's, das nächste Redmagic 10S Pro ist jetzt global verfügbar mit einem übertakteten Snapdragon 8 Elite Prozessor und auch verbesserter Kühlung mit Liquid Metal, mit Flüssigmetall. Wahnsinn. Und RGB Lighting, so wie man es gewohnt ist bei diesen Gamer Devices, ja. Übrigens, die CPU ist jetzt mit bis zu 4,47 GHz getaktet. Wow, dürfte also bald sehr weit oben in den Benchmarks sein. Mit der guten Kühlung sollte auch sogar diese Bratpfannenprozessoren von Qualcomm einigermaßen stabil laufen, so dass man erwarten kann, dass es eben für Gaming auch tatsächlich gut eingesetzt werden kann. Bis zu 24 GB RAM und 1 TB Storage auch hier bei diesem Gerät. Das macht natürlich Gamer glücklich. Ja, die Display-Sampling-Rate ist 2500 Hertz. Das ist irre. Auch die Shoulder-Triggers, das sind ja zwei Schultertasten oben, ja, angebracht. Auch die sind 520 Hertz Sampling-Rate ausgestattet. Also sehr schnelle Reaktion. Ein 7050 mAh Akku, der mit bis zu 80 Watt geladen werden kann. Und jede Menge andere Features eben dort drin. Und die Preise sind sehr gut. Die Preise für Europa direkt sind angegeben. Und zwar die größte Version mit 24 GB, 1 TB Speicher. Ja? Sowohl in Moonlight, also silbertransparent, als auch in Black Transparent, nennt sich Dusk, ja, kosten diese Geräte 1.000 Euro. Und der Preis ist gut. Der Preis ist sehr gut. Also ich erwarte, dass es hier auf dem Verkaufspreis 999 Euro ist. Ja. Und das ist wirklich top. Da kann man nichts sagen. Das Gerät mit 16 GB, 512 GB Storage kostet dann 800 Euro. Und das kleinste mit 12 GB, 256 GB, 650 Euro. Tut euch selbst einen Gefallen, wenn ihr schon so einen Mörder-Bolide holt zum Gaming, nehmt mindestens die 16 GB Version, vor allem auch wegen dem Storage. Und 24 GB, 1 TB ist natürlich das Optimum. Und zu dem Preis ist es eigentlich optimal. Ja, optimal. Richtig gut. Also wenn ich jetzt nicht noch ein aktuelles Handy hätte, würde ich mir das tatsächlich gleich holen. Und das macht richtig Laune. Ich denke, das wird ein sehr, sehr gutes Handy. Übrigens, dran denken, das Ding wird offiziell in der EU verkauft und laut Gesetzesregelung ist es jetzt Pflicht, dass es 5 Jahre Updates erhält. Ich hoffe, Asus hat es auf dem Schirm. Wenn nicht, kriegen die ernsthafte Probleme und ihr vielleicht ein neues Smartphone dann hinterher. Nur mal so, ja, ich wollte es nur mal erwähnt haben, wie das dann wirklich gehandhabt wird. Weiß ich nicht, ich bin ja kein Jurist, aber ich kann mir das schon vorstellen, dass man da ziemlich gute Konditionen aushalten kann, falls es denen entgangen ist, dass man jetzt 5 Jahre Update bekommen muss bei diesen Geräten. Ja, ich kann manchmal dreckig lachen. Jackie Chan. Ja, yeah, ich sage ja immer Jackie Chan, ne? Aber meistens sagen Jackie Chan, ne? Aber ich sage Jackie Chan. Ja, ist ja auch ein Chinese. Und der ist jetzt ja, gesichtet worden mit einem Foldable, wo er stolz seine Pandas auf TikTok gezeigt hat. Ja? Also hat es so aufgeklappt und dann vor die Leute gehalten. Und man geht davon aus, dass das das ganz neue Huawei ist. Ja? Jackie Chan hat ja schon in der Vergangenheit immer wieder kein Hehl draus gemacht, dass er absoluter Huawei-Fan ist. Und er wurde auch schon mehrfach gesichtet in offiziellen Huawei-Shops. Ja, wo er sich mal auch in einem Shop hier ausführlich beraten gelassen hat, übrigens privat, ja, wurde halt nur entdeckt von jemand, unglaublich, also der Mann geht wirklich noch selbst in Huawei-Shops und sucht sich dort die Handys aus und lässt sich umfangreich beraten, wie geil ist das denn, ne? Also das so bodenständig muss man erstmal sein bei seinem Erfolg, ne? Irre. Und ja, und deswegen gehen alle davon aus, dass das neue Huawei Mate X6 ist. Dass er da hier in die Kamera gezeigt hat. Und ja, ich finde es sehr, sehr spannend erstmal, dass, wie gesagt, dass er selbstständig dann noch in diese Huawei-Shops geht. Überhaupt, dass er Huawei-Fan ist, fantastisch. Und wenn das jetzt das Neue wäre, das wäre ja auch wirklich eine coole Geschichte. Dann wird man, da wird man sicherlich noch was drüber hören. Aber, hey Mann, Jackie Chan ist ein Huawei-Fan. Also so langsam muss ich mir nochmal überlegen, ob ich mir nicht auch ein Huawei-Handy kaufen soll. Ne? Martial Arts. Ja, Martial. Ja, nicht schlecht. Das ist doch gut, ne? Yeah. Ich wollte schon immer mal ein Jackie Chan Smartphone haben, ne? Aber ich meine, ich hoffe, er behandelt es also pfleglicher, als er sich selbst behandelt. Sonst ist das Ding nämlich gleich kaputt. Ja. Okay, weiter geht's. Die Gemini-App, die kann jetzt sogenannte Scheduled Actions machen. Also Aktionen, die im Voraus geplant sind. In welchem Ausmaß kann ich noch nicht sagen, scheint noch nicht so zu funktionieren überall, ist auch jetzt gerade in der Auslieferung, das ist Update beziehungsweise die Serverfunktion, weiß ich nicht, und das könnte aber spannend werden. Was bisher zum Beispiel nicht ging, ist, dass man zum Beispiel dem Assistant sagen kann, schalte das Wohnzimmerlicht um 8 Uhr ein, ja. Das geht nicht. Aus Sicherheitsgründen hieß es, weil eben Elektrik nicht zeitgeschaltet ausgeführt werden kann. Aber komischerweise in den Routinen kann man natürlich eine Routine anlegen, wo steht, um 8 Uhr soll das Licht angehen. Das ist kein Problem offenbar. Ne? Man kann es nur nicht sagen. Also so ganz logisch ist das nicht. Okay, vielleicht will man da verhindern, dass man den Überblick verliert, was man denn eben alles eingeschaltet hat. Okay, aber ich hoffe, dass das jetzt dann mit dem Gemini auch tatsächlich funktioniert. Ansonsten ist die Funktion eben auch nicht viel wert, denn es geht hauptsächlich darum, finde ich eben spannend, dass man da seine Smart Home Geräte damit steuern kann. Ansonsten, ja, okay, vielleicht eine spezielle App öffnen, macht das Sinn? Ich weiß nicht, wohl kaum. Also ich denke, es wird hauptsächlich sinnvoll einsetzbar sein, eben mit Smart Home Devices, dass man dann eben bestimmte Aktionen automatisch ausführen kann. Mal gucken. Sony cancelt einige Vorbestellungen vom Xperia 1 Mark 7. Diese Aktion ist noch irgendwie im Dunkeln, warum das passiert, ja, also warum das Sony macht. Es kommen aber Berichte von ganz Europa, Niederlande, Deutschland, UK, Frankreich, dass da etliche Vorbestellungen gecancelt wurden. Wie gesagt, der Grund ist nicht klar, aber einige könnten dadurch sogar diesen Kopfhörer Promo Pack verpassen, ja, weil das war ja eben zum Start bestellbar. Jetzt auf einmal gibt es das nicht mehr. Das heißt, man kann, also wenn die gecancelt sind, kann man das nicht neu bestellen dann. Das ist seltsam. Wobei das Angebot ziemlich gut ist, habe ich ja bei meinem Sony One Xperia Mark 6 ebenfalls in Anspruch genommen, habe dem XM5 Flagship Kopfhörer eben bekommen. Das ist wirklich nicht schlecht. Und da bin ich auch richtig froh drum, dass ich den auch tatsächlich bekommen habe. Also das war's dann schon wert. Aber hier muss ich sagen, für 1499 wäre dann so ein Headphone ebenfalls ganz gut. Das wird einem das ein bisschen versüßen, weil dann kann man nochmal so ungefähr 300 Euro abziehen. Ja, und dann kostet Sandy effektiv nur 1199, also das ist ja auch immer nicht schlecht. Aber wenn jetzt diese Vorbestellungen eben gecancelt werden und man das Gerät dann alleine so holen muss, das ist dann auch schlecht. Ne? Übrigens, das Gerät eben, das 1 Mark 7 mit immer noch 12 GB RAM, 256 GB Storage, also so wie letztes Jahr, muss ich sagen, ist absolut, absolut überteuert mit 1499 Euro, und das ist auch mittlerweile schon wieder eine Frechheit. Das sind Ausstattungen wie eben vom letzten Jahr. Eigentlich war 12 GB RAM schon letztes Jahr sehr diskussionswürdig, wo ich mich gerade noch so durchschringen konnte. Also 16 GB RAM hätte ich das schon gern gehabt, wie damals schon zu dieser Zeit die Flaggschiff-Modelle beispielsweise von Honor oder anderen. Aber jetzt das zu wagen, nochmal anzubieten in derselben Ausstattung, nochmal ein Jahr später, in 2025, ich weiß auch nicht, was ich dazu noch sagen soll. Außer zu teuer, zu wenig Ausstattung und ja, also von daher, vielleicht sind einige glücklich, dass die Vorbestellung nicht durchgegangen ist. Ja. Okay, Find My Device gibt es jetzt nicht mehr, jetzt ist FindHub offiziell der Name dazu. Und Google setzt auf Ultra-Wideband jetzt voll und ganz. Ich glaube, das habe ich auch schon mal erwähnt gehabt, deswegen nur mal kurz noch, dass es jetzt auch eben offiziell eingeführt wurde. FindHub ist das jetzt das, was eben das andere ersetzt. Wie das ist mit den Standardeinstellungen, weiß ich immer noch nicht. Ich hoffe, dass Google da jetzt reagiert hat und das so macht wie Apple. Ansonsten bleibt das ganze System so unnütz wie eben auch vorher schon, weil es eben nicht genutzt werden kann vernünftig. Dann was Interessantes, das Galaxy S25 Edge. Zwar hat ein Artikel hier auf Android Central gesagt, dass das kein Wunder ist, dass das ein absoluter Flop ist. Ja, aber ich muss sagen, es hat mich dennoch verwundert. Aus dem einfachen Grund, es gab ja so ein Hype um das Samsung Edge. Ja, die ganze Fachpresse hat sich überschlagen, hat gesagt, wow, Wahnsinn, das wird der absolute Renner, super dünn, ja, das S25 Edge. Nachdem der Preis bekannt war, sind einige zwar auch skeptisch geworden, weil das klar war, also zu dem Preis ist es einfach nur eine Frechheit und jedes Galaxy S25 normal ist für ein, ich weiß nicht, wie viel das ist, aber das war so unnötig teuer im Vergleich zur Leistung. Wer da statt ein S25 und S25 Edge genommen hat, der hat das eigentlich nur deswegen gemacht, weil er Kohle raushauen will oder angeben will, dass er das Neueste hat. Ehrlich gesagt, ich habe gedacht, das würde mehr ankommen, aber es war wohl wirklich ein richtiger Flop. Die Verkaufszahlen sind katastrophal schlecht und ja, trotz dem hohen Preis hat es mich doch ein bisschen gewundert. Hier hat Samsung wohl vielleicht auch mal eine Lektion gelernt. So einfach, wie es sich anhört, na, es ist dünn, also wird es gut verkaufen, scheint wohl auch selbst in unseren Märkten nicht mehr ganz so zu stimmen. Ja. Irgendwann ist es einfach dünn genug, normales Phone, und dann hat sich die Sache, ob das jetzt ultra dünn ist oder eben normal dünn, spielt dann eben auch keine Rolle mehr. Und wenn normal dünn dann eben ja 600, 700 Euro kostet und so ein extra dünnes dann 1300 oder was, dann ist es ja klar, dass das dann auch vielleicht die Leute abschreckt. Trotzdem hätte ich gedacht, dass hier der Markenname dann eben vielleicht hier reinschlägt und sagt, ja, nur hier, ne? Also ist ja dieses neue Samsung, also kauft das mal. Das zeigt auch, dass Samsung eben nicht alles machen kann. Was ich immer gesagt habe, die Samsung-Fanboys sind zwar immer stark unterwegs und vermüllen viele Kommentare und Foren im gesamten Internet. Das sehe ich immer wieder auf GSM Arena beispielsweise. Ja. Alles ist schlecht, nur Samsung nicht. Tja, aber beim Kaufen sieht es dann eben schlecht aus, weil die genau wissen, dass die Geräte total überteuert sind, ja, und andere dann eben möglicherweise besser wegkommen. Ich kann euch auch ehrlich sagen, wenn diese Samsung-Geräte nicht subventioniert würden in Deutschland beispielsweise und in vielen anderen Ländern, dann würden die Verkaufszahlen auch nicht so hoch sein, weil oftmals sind sich viele Leute gar nicht bewusst, die Geräte tatsächlich kaufen. Die wird je nach Vertrag kosten die neuen Geräte, wenn die rauskommen, vielleicht 1 bis 100 Euro und das war's. Der Rest wird umgelegt dann auf die monatliche Bezahlweise, was natürlich im Endeffekt das Gerät noch teurer macht. Aber ja, das spürt man halt nicht so, ne? Also wenn man jetzt hier am Ladentisch 1500 Euro raushauen muss, ne? Ja, das ist es nämlich. Und ich glaube, wenn es diese Subventionen generell nicht gäbe, dann würde die Sache auch ganz anders aussehen, weil dann würden die Leute auch ein bisschen mehr aufpassen, nicht nur einfach das nehmen, was der Verkäufer einem hier vorschwärmt, sondern vielleicht mehr Vergleiche anstellen, dass Geräte, die die Hälfte kosten, besser ausgestattet sind als die Samsung-Geräte oftmals. Ne? Aber dass all das hier beim Samsung Galaxy S25 Edge nicht gereicht hat, um das einigermaßen vernünftige Verkaufszahlen zu bekommen, das ist schon bemerkenswert, und das kann Samsung hier auch eine Lehre sein, dass man eben mit einfach nur ein unwichtiges Detail ändern und dann eben dafür Geld groß zu verlangen, dass das eben selbst bei den Konsumenten nicht klappt, die normalerweise immer sehr schön und schnell dabei sind, ja, für etwas zu kaufen. Also das ist dann doch klar. Und komischerweise auch hier das S25 Edge wurde natürlich mit vielen Lorbeeren im Vorfeld verpackt von den Samsung-Fanboys, ja. Und tja, aber anscheinend hat es keiner gekauft, ne? War es dann doch wohl nicht so gut. Ja. Na gut, die Pixel-Geräte. kriegen ein neues Feature jetzt endlich, das ermöglicht, dass man zum Beispiel ein Limit einstellen kann, dass es nur bis 80% zum Beispiel lädt, oder Adaptive Charging kann man auch einschalten. Ja. Aber ich finde gut, dass man zum Beispiel gerade eine Limitierung machen kann, dass eben nur bis 80% geht. Übrigens, ab und zu sollte man den Akku doch mal wieder auf 100% laden. Ja, das wollte ich nur mal gesagt haben. Denn das muss auch irgendwann hin und wieder kalibriert werden, die ganze Anzeige, und deswegen auch mal wieder vollladen. Aber prinzipiell spricht nichts dagegen, dass man den Akku eben zwischen 20% und 80% hält. Die untere Reihe muss man selbst machen, also ab 20%, ne, da gibt es natürlich keine Limitierung, klar. Aber die obere Grenze kann man festlegen, das heißt, das Gerät, wenn ihr das anschließt, lädt es nur bis 80%, dann ist gut. Diese Funktion habe ich zum Beispiel auch hier im Sony Xperia 1 Mark 6. Von Anfang an war das schon drin. Ist also eigentlich betriebssystemunabhängig, also OS-Version unabhängig, was ich auch gut finde, nutze ich es auch sogar. Ich bin zwar nicht der Meinung, dass das wirklich viel ausmacht über die Lebenszeit vom Akku, ja, also das heißt, ob der Akku jetzt ein halbes Jahr früher oder später kaputt geht, ist mir eigentlich relativ wurscht, und mehr wird es auf keinen Fall bringen, es sei denn, ihr lädt das Gerät und lasst es dann monatelang liegen, aber das ist ja nicht so, der Akku wird permanent genutzt, permanent, und deswegen ist es auch nicht schlimm, wenn man es auf 100% auflädt, aber trotzdem, ja, um den Akku maximal zu schonen, kann man natürlich dieses Limit festlegen auf 80% beispielsweise. Und dann geht es. Ob das bei den Pixelgeräten sinnvoll ist, weiß ich nicht. Beim Sony Xperia 1 Mark 6 ist es sinnvoll, denn ich komme mit einer Akkuladung durchaus 2 Tage aus. Ja. Weil das Gerät sehr stromsparend ist und der Akku auch recht okay ist. Beim Pixelgerät weiß ich nicht genau, je nach Art, je nach Version, ja, welches Pixel ihr habt. Da ist der Akku, also mit 100% kommt man so gerade so über den Tag. Da ist es natürlich nicht sinnvoll, dass man das hier auf 80% limitiert. Ja, wenn das eh so stark dann genutzt wird, denke ich. Aber müsst ihr selbst wissen, mit 80% Ladung maximal kann man den Akku etwas schonen. Aber dafür könnte es sein, dass er bei einigen Pixelgeräten immer nicht mehr über den Tag kommt. Gut, das Vivo X Fold 5, ja, ist das erste faltbare Smartphone, das Wasser-, Staub- und fallresistent ist. Und die meinen es auch tatsächlich so. Die haben tatsächlich hier in der Demo auch ein Gerät komplett in ein Aquarium gelegt, ja, und sagen, dass es bis zu 3 Meter unter Wasser gehen kann und damit noch wasserfester ist als das Samsung Z Fold 6, ist mit IPX8 geratet, und auch eine IPX9 Rating ist vorhanden gegen sogenannte High Pressure Water Jets. Das heißt, das Teil ist richtig gut geschützt gegen Wasser. Wahnsinn. Außerdem sagt Vivo, kann man das Teil 1000 Mal öffnen und schließen in einer Wassertiefe von 1 Meter, ohne dass es kaputt geht. Also ideales Strandtelefon? Naja, zumindest wenn sie das Problem im Display endlich mal in den Griff kriegen. Auch das ist natürlich hier wohl nicht der Fall. Das heißt auch hier, ne, Sand, kleine Steinchen, Fingernagel reicht und das Display ist permanent eben eingedellt. Aber trotzdem ist es schon beeindruckend, muss ich sagen. Und außen ist ein 6,53 Zoll Screen vorhanden. Wenn man es aufklappt, hat man 8,03 Zoll Screen mit 2K Plus Screen AMOLED, 2K Plus Auflösung meine ich natürlich, AMOLED Screen, 120 Hertz Refresh Rate, Snapdragon 8 Gen 3 ist da drin, ein bisschen schwach finde ich, 16 GB RAM und 512 GB Storage, 6000 mAh Akku, 90 Watt Wired Charging, 30 Watt Wireless Charging. Was will man mehr? Also auch nicht schlecht. Wie gesagt, jetzt müsste nur noch das Display das Display-Problem gelöst werden und dann ist alles okay. So, noch ein kurzer Leak, und zwar geht es um das Find X9 Ultra. Ob das jemals außerhalb von China rauskommt, ist die Frage, aber egal. Jedenfalls sind da einige Sachen jetzt aufgetaucht. Offenbar wird der 1 Zoll Sensor der Kamera wahrscheinlich nicht mehr verwendet werden. Stattdessen wird ein 200 Megapixel Sensor eingebaut werden. Warum? Keine Ahnung. Eigentlich sind doch die 1 Zoll Sensoren extrem gut. Jetzt hat man sich dafür entschieden, lieber mehr Megapixel zu nutzen. Okay, mal sehen, wie das sich dann auswirkt. Ja. Gepaart ist das Ganze mit einer, also 50 Megapixel Ultraweitwinkelkamera, ja, und 200 Megapixel Periskopkamera, 50 Megapixel Periskop ebenfalls nochmal drin. Das ist sehr seltsam, also ja, keine Ahnung. Jedenfalls wird das sicherlich interessant sein. Dieses Gerät soll ja mit dem Snapdragon 8 Elite 2 Prozessor kommen. Also auch das dürfte spannend sein. Aber wie gesagt, die Chance, dass das eben international auf den Markt kommt, ist recht gering. So gut wie sicher ist jedenfalls, dass das Ulefone Armor 34 Pro auf den Markt kommt. Und zwar mit einer besonderen Funktion. Das Teil hat einen Projektor installiert. Genau, also einen richtigen Videoprojektor, ja, dem ihr das Bild eben auch an die Wand werfen könnt oder wo auch immer hin. Das ist nicht das erste Mal, dass ein Projektor eingebaut ist bei diesen Geräten, aber diesmal ist der sehr leistungsstark, denn der kann richtig bis zu 100 Zoll Screengröße hervorzaubern, was natürlich super genial ist. Klar ist natürlich ein bisschen eingeschränkt, der Projektor schafft aber immerhin 150 Lumen, ja? Und das ist gar nicht so schlecht, finde ich. Ja? Der Akku ist riesig mit 25.500 mAh Größe, irre. Natürlich wird das Teil Entschuldigung, dann ein Bolide sein. Da besteht kein Zweifel dran. Es ist auch noch ein Campinglight oder, naja, soll ich lieber sagen, Flutlicht hinten dran. Das ist wirklich, da können wir den ganzen Wald hell machen. und mit einem Dimensity 7300 5G Chip ausgestattet, was durchaus okay ist, mit 16 GB LPDDR5 RAM und 512 GB UFS 3.1 Storage. Auch das Display ist groß, 6,95 Zoll, also fast 7 Zoll, 120 Hertz Display, irre. Aber wie gesagt, bei dieser Akkugröße ist es auch nicht weiter schlimm. Da ist es sogar richtig gut, dass das Gerät, also das Display etwas größer ist. Denn ansonsten würde das schon fast viereckig aussehen, ja. Also richtig okay. Wahnsinn wieder mal, was die da bringen an diesen speziellen Geräte, Ulefone jetzt mit diesem Autofokus-Projektor, irre, finde ich absolut toll. Ah ja, genau, Autofokus-Projektor, das ist vielleicht zu erwähnen, genau, also nicht nur einfach, wo ihr dann selbst einen Fokus einstellen müsst, sondern der erkennt, wie scharf das Bild ist und regelt dann entsprechend nach, bis es optimal eingestellt ist. Irre. Ich bin wirklich gespannt darauf, wenn Tests umfangreich mal folgen, wie das Ganze dann in der Praxis abschneidet. Jo, jetzt kommen wir zum Schluss zur App der Woche. Diesmal habe ich wirklich gar nicht so lange gebraucht. Ihr kennt ja bestimmt Palworld. Ja, das dürfte ja immer noch bekannt sein. Erfreut sich immer noch großer Beliebtheit. Gibt es aber halt für die PlayStation, für PC, Steam Deck und so weiter. Ja, wunderbar. Aber für Android sieht es halt eben ein bisschen schlecht aus, ganz klar. Ne? Deswegen gibt es hier eine App. Wie kann ich das sagen? Also das ist im Prinzip, wenn man es mal grob sagt, Palworld für Smartphone. Ja? Nennt sich Palman Survival. Ja, von Lilith Technology Hong Kong Limited. Kommt anscheinend gut an, ist nämlich schon über 1 Million Mal heruntergeladen. 4,8 Sterne Rezension. Irre. Und da muss ich schon sagen, ja, Ich weiß warum, denn die Grafik ist absolut okay für ein Smartphone. Dazu nicht nur okay, sondern richtig gut sogar. Ja. Die Charaktere sehen auch sehr interessant aus. Wie gesagt, also ist wirklich sehr, sehr ähnlich wie Palworld, ohne es einfach nur blind zu kopieren. Es ist richtig gut angepasst an das Smartphone. Und deswegen macht es auch das Ganze sehr, sehr spannend und interessant. Auch das Herstellen von Materialien, das Anpflanzen und so weiter ist alles für das Smartphone eben ausgelegt worden und überarbeitet worden. Auch der Kampfscreen dahingehend ist geändert. Man kann jetzt auch diese Pelstar fangen, ja, mit so einem Gefäß, das ist jetzt hier so eine Flasche, weil ein Ball darf es ja nicht mehr sein. Ne? Da hat ja irgend so eine komische Firma offenbar ein Patent oder so, dass man Tiere nicht in Bälle fangen darf, außer es steht Pokémon drauf. Ja, okay, ne? Also alles klar. Dann nimmt man halt irgendwie so ein besseres Reagenzglas oder was das auch immer ist, so ein Zylinder und dort wird dann eben diese Tiere da, diese Pelz da reingesaugt und fertig. Und dann kann man es da auch wieder rauslassen. So, also, ne, okay, ob das jetzt ein Ball ist oder eine Flasche, naja, da macht sich eine Firma wie Nintendo, beziehungsweise in dem Fall Pokémon Company, eher lächerlich, wenn sie da so vorgeht gegen Palworld. Aber wir sind hier nicht bei Palworld, sondern wir sind hier bei Palmon. Ja, und da sieht es eben richtig gut aus für die mobile Version davon. Musst du gar nicht lange rummachen, um zu wissen, dass das absolut wert ist, App der Woche zu sein. Das ist richtig gut und deswegen, ja, Audio gut, Grafik gut, Spiel, wie sagt man, Motivation sehr gut, ja, diese Survival-Funktionen, das heißt das Anbauen und Herstellen von Materialien auch super gut gelungen. Macht alles viel Spaß und deswegen ist App der Woche Palmon Survival kostenlos im Play Store, natürlich In-App-Käufe, ja, von Lilis Technology Hong Kong Limited. So, damit sind wir am Ende für diese Woche vom Uncast. Vielen Dank, dass ihr wieder zugehört habt. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und es waren ein paar interessante Sachen dabei. Die Community findet ihr unter mastodon.africa/thenetcast, #thenetcast bitte nicht vergessen. Und auch in der YouTube-Community könnt ihr Kommentare hinterlassen. Damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss.